world. You compare it with the natural world, Christ's world. It is as if Jesus is not alive. The natural world, in the natural world, parents will want children to carry on whatever they left behind. Do you know that? You know, a good father will want his children to inherit everything, including his attitude, and carry on. It means the father is still alive. And people see the children, anytime they see the children, they look at them and say, your father is still alive. And so, you know, there are different ways we see people. We just look at them and say, their father is still alive in the natural world. Maybe how they look like their father, their body, you see, just everything, resemblance, how they resemble their father, their behavior, their attitude, you see, their father is still, that man is still alive, he's not dead. It's as if he vomited himself before he left, and he's still alive. But is Christ still alive today in our life? If you look at it the other side, in our side, you see, look at Christ's side. Is Christ still alive? He said, greater work are you going to do because I go to my Father. I came, I brought something for you to inherit, to carry on, to keep on living. You see, that you are no longer of this world. You are out of this world completely. You know, God's children, today, we are not completely out. We are always still in, so much in, more than out. You know, if a natural father died, everything he left behind, he will want his children to carry on with them. Everything. And people will look at the children and say, your father will be very happy in his grave. In the natural world, they say, in his grave, because the way you are behaving, you are doing exactly what he wants you to do. And if you are doing opposite side, then they will say your father will be very sad in his grave. Grieved. Because you are doing, it's just opposite. You are opposite of your father. Your father was a good man. Your father was a perfect man. Your father was this, was that. You see, they just say so many things. And sometimes even the opposite side, the mother, the son or the daughter that is now alive, will say, hey, you are just opposite your father. Your father was very bad, but you are so good. Praise the Lord. Amen. Jesus wants to be alive in our life. Amen. He wants to be seen alive. Do you understand? He wants to be seen. He wants people to see him in our life, that he is still living. He's not dead. It's not just in songs. You know, we have just sang a song that Jesus is alive in our life. Yeah, Jesus is alive. Is he alive in your life? Oh, he's dead. Paul said, I labor more than all of you so that he will be alive in my life. Praise the Lord. Hallelujah. He wants to live in us and he wants to live through us. Not just living in you. You allow him to live through you. You allow him to live through you, not as the world liveth. He's different from the life of this world. It is allowing him to do his job, to live his life. His life that this world will criticize. This world will mock. You know, they will mock his life in you. They will go against them, they will be against you. They will fight you. Laugh at you. They will laugh at you, your neighbor, your co-workers, you see, your parents, children, you see, they will laugh at you. They will mock you. But he said he wants to live in our life. He wants to be seen in our life. That the whole world, they will see him. You know, they will not look for Jesus any other place. They will just know that this is Christ. You know, anywhere he went, he was always doing good. Anywhere he went, my Lord was doing good. It's not the good of this world. You know, years ago, singing this song, I thought it was giving beggars money. I thought it was adopting children. I thought it was just, you know, compromising. Loving evil. You see, loving evil. You see, I thought it was even loving evil. Anywhere he went, it's a message. He was doing good, always doing good. It is not the good of this world. You know, today, Christianity is about the good of this world. It's about the good of this world. It's about compromise, join them. Join them, congratulate them. Congratulate parents that are born. You know, they have their children. You see, are we going to follow Christ or not? You know, when we start congratulating those that we know that are fighting, that fight Christ, they disobey Christ, the word of God. They never love Christ. They love themselves. And they now have babies. They now have children. You know, they have babies and we are congratulating them. Are you doing what he will do? Will Jesus not do that? Praise the Lord. Hallelujah. You know, he was doing good. It's not the good of this world. It's not the good of this world. We have to draw like a line. You see, it's not the good of this world. My son and the wife, the so-called wife, they have baby. I refuse to compromise. You know, Jesus said, if you reject me, I will reject you. If you forsake me, I will forsake you. If you walk out on me, I will walk out on you. You are the one walking out on Christ. He is always there. Christ always do good. Know that it is not the good of this world. It is not joining evil. It is not congratulating evil. It is not where they are saying, Satan know what to use to draw you. Babies, things, money. He knows the good of this world. That he knows your heart. God knows your heart. Satan also knows your heart. He knows what he can use to bring you to his side. That, you know, you don't need to worship. You know, to just by kneel down and start serving Satan before you please him. If you are not pleasing God, you are pleasing Satan. Doing good is hating what he hates and loving what he loves. It's not love, it's not just loving everything. Loving the evil things of this world. Loving, you know, a husband, let me say a man and a woman having children. You know, they have children. Is that the true word of God? Is that the word of God that you are to keep on speaking and preaching to them? On that day you will see them in hell. It will be too late. Now it's not too late when they are still alive. They still have chance to come to Christ. After death is judgment. After death is judgment. Stop compromising with them. Anywhere he went, he was doing good. He's so good. He's so kind of good. Can you understand, please? He's so kind of good. Not this world good. His world is the good that this world they will hate. They will call you a bad. So they call you names. Your heart is very wicked. You have a wicked heart. He doesn't pity children. He doesn't, he doesn't love parents. He doesn't love, do they love Jesus? He's not loving parents. He's not loving children. He's not loving babies. He's loving Christ. Praise the Lord. Amen. If you cannot love Christ, you cannot love babies. You cannot love parents. You love yourself. Praise the Lord. Hallelujah. And the so-called love that you love yourself is hate. It will start wounding you. It will start destroying you. Satan's have his own good. The good of this world is Satan's good. He have his own good. Ah, Daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. He was doing good. Anywhere he went. You know, he went to the synagogue. He threw away their tables, their money. You know, he was doing good. Can you see that? You know, he made a whip and beat them out of the church, out of the synagogue. He was doing good. That's not evil. But the world, this world, we call it evil. Satan, we call it evil. Because it's against him. It's against his method, his system. If you are against Satan's system, the world will call you evil. They will call you, how do they call it in the Bozartish? They will call you names. They will call you names. They will call you devil. You are not net. That is, you are not net. You are not. But Jesus. He took, you know, they were selling, they were eating, they were drinking, they were celebrating or doing whatever in the house. There's nothing wrong in eating in the house of God. There's nothing wrong in it. We can eat and drink in God's house. But we have to make him number one. He is to be our life. He is to be, it's not changing, making. It's not about celebration. Celebrating things and not celebrating Christ in God's house. Go to churches today, everywhere. It's about celebrating things. Birthday, naming ceremony, or what do they call it? What do they do? All these different things that they do for babies. Just bring the baby and you're blessed. That's all. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they will give you a list. Go and buy this. Go and buy this. Go and buy this. Go on. They will give you a list. Go and just go and buy them. For what do they call it? Dedication. Dedication. I'm not against dedication. If you want to cook for the church and just say, we are celebrating Christ. We are not celebrating any baby. It is the Christ in that baby we are celebrating. Praise the Lord. Hallelujah. You know, thank you, Father. It's not about anointing the child. The child is already anointed from the womb, from the mother's womb. It's already, if you are anointed, whatever is coming from you is anointed. David said, In sin did my mother conceive me. You know, in the natural, you see, you have been conceived in sin. But in Christ's world, we have been conceived in holiness, in righteousness. Praise the Lord. Hallelujah. You see, the baby is already anointed. It's not when it comes to, no, from the womb. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Another song, please. Just one song. Body. I'm saying somebody's come that is going to save. A savior is coming. He's on his way. A savior is on his way coming. Because Satan has been occupying everything. And now a savior has come. He's about to come. But they thought he was not coming. But he came. Praise the Lord. Hallelujah. They could not prevent him from coming. And that's why they cannot stop your victory. Amen. Whatever the Lord wants you to be, come in on earth here. He has his own purpose for you. His own promises for you. No one, no devil, nobody can stop it. Amen. Except you. Except you. That is going to say no to Christ or yes to Christ. God is not going to stop it. Satan has been defeated. He cannot stop anything. A defeated foe cannot stop anything. Then who is going to stop it? If you say no, your no to Satan, to this world system, to whatever, no matter how long, he promised. Remember, once he promised, he never failed. Praise the Lord. Hallelujah. The whole world may give up. Friends will give up. Even parents will give up. Everybody giving up. Even yourself sometime. It's almost giving up. You are giving up today. Tomorrow you are carrying on. The next day you are giving up. The other day you are carrying on. You are saying, Father, Father, help me. Help me to carry on. I need your help. There is opposition in this world. But the opposition, we are not to see the opposition as the spirit, but natural. We are to see the opposition as natural. Anything you see in the, you see as spirit have power. That's why, you know, when the Bible talks about spirit, it's always talking about Christ. Once you talk about flesh, you talk about Satan. Anything flesh, you see, talk. And once he's talking about flesh, carnality is talking about Satan. I know it's not all carnality that is sin. But once he's talking about Satan, because Satan has been defeated in the spirit world. You know, Jesus defeated him. He made a show of him triumphantly. He lost completely in the spirit world. But in the natural world, he's still powerful. And that's why we are not of the natural world, we are of the spiritual world. Who can get it? Can you get it, please? Praise the Lord. Hallelujah. You are to see Satan as, you know, he said, we know that the Bible said we wrestle not against flesh and blood, but against spiritual powers, you see, principalities and powers. But we don't see them powerful. We see them losers. We see them defeated. Can you get it, please? If you don't understand, ask me a question. You see them defeated. It's how you see them that they will be for you. I've never seen Satan fighting me physically. You know, some people will say, Satan come to put mark on their body. They just beat them. They fight them just physically. Because I always see him as a defeated foe that he has no power. And that's why he cannot come. He knows that I am of the spirit. If you are of the spirit, he has been defeated in the spirit world. He only have power in the natural world, this natural world. And that's why he can destroy people. Because those people, those without Christ, they are of the natural. The natural man cannot know the things of God. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Don't see Satan powerful. He has been defeated. Amen. Amen. Let's go into worship. Speak. Wir leben nicht danach, was Menschen sagen. The Lord said we are to always remember that we do not live by what we see. Der Herr hat gesagt, dass wir darauf achten sollen, dass wir eben nicht davon ausgehen, dass wir danach leben, was wir sehen. We do not live by what we feel. Oder was wir fühlen. Or what we hear. Oder was wir hören. What we hear people saying about us or to us, what they say to us. Oder wenn Menschen über uns reden, dass wir eben das nicht hören. We do not live by experience. Und wir leben auch nicht nach der Erfahrung. You know that. We do not live by experience. We live by the word of God. Sondern wir leben nach dem Wort Gottes. Though we experience the word of God. Auch wenn wir das Wort Gottes erfahren. We live by the word of God only. Leben wir nach by experience, because you experience evil things also. Leben wir nach dem Wort Gottes alleine, denn wir werden auch schlechte Dinge erfahren. Praise the Lord. He said, what people say about us should not affect us. Und der Herr sagt auch, das, was Menschen über uns reden, sollte uns nicht beeinflussen. Praise the Lord. Halleluja. We don't live by what they say to us. Wir leben nicht danach, was Menschen zu uns sagen. You know, there are a lot of things they will say to you. Weil es wird viele Dinge geben, die Menschen zu dir sagen werden. You are going to hear it directly or indirectly. Und du wirst das direkt oder indirekt erfahren. You see, good or bad, even when they speak good about us, we don't live by the good they speak about us. Und selbst wenn sie Gutes über uns sprechen, dann leben wir auch nicht danach. I don't know if you understand it. He said we don't live by the good they speak about us. Wir leben auch nicht nach dem Guten, was sie über uns sagen. Because if you live by the good people speak about you, you are going to live by the bad they speak about you. Denn wenn du danach lebst, dann wirst du auch genau nach dem Schlechten auch leben. Even husband and wife. Selbst Ehefrau und Ehemann. Friends. Co-workers, you see, whatever they speak to you, you don't live by them. Du wirst nicht danach leben. You know, petting people and speaking good of them, to them, to them. You see, we don't live by the good people speak to us. Denn wir leben nicht nach dem Guten, was Menschen über uns sprechen. Because it's a matter of time before whatever they are speaking about you changes. Denn es wird auch eine Zeit geben, wo sich das Blatt wendet und sie werden schlecht über dich sprechen. If you live by the good they speak to you, denn wenn du nach dem Guten, was sie über dich sprechen, you are leben going wirst, to live by the criticism. Wird dich das genauso treffen, wenn sie Schlechtes sagen. You see, you are going to live by it and it's going to affect you. Du wirst danach leben und es wird dich auf jeden Fall auch because beeinflussen. You have allowed the good to affect you. Weil du zugelassen hast, dass sich das Gute von ihnen auf dich auswirkt. Then the bad is also going to affect you. Und genauso wird auch das Schlechte das tun. But if you learn to allow Christ alone to affect you. Aber wenn du zulässt, dass Jesus Christus dich alleine beeinflusst. You know, the good, they speak good about you. They'll say, the Father, thank you, it's all about you. Selbst wenn sie Gutes über dich sprechen, dann danke einfach dem Herrn, denn es geht um ihn. And so when they not speak evil of you, you see, it's going to be Father, thank you, it's all about you also. Und genauso wird es auch sein, wenn sie Schlechtes über dich sprechen, dann wird es auch direkt an Jesus Christus weitergehen. If you live by their good, denn wenn du nach good ihrem, they speak, wenn du nach ihrem Guten lebst, you are going to live by their mockery. Wirst du genauso auch danach leben, wenn sie schlecht über dich sprechen. You know, nothing is permanent here on earth, except Christ alone. Denn nichts ist wirklich von Dauer auf dieser Erde, außer Jesus Christus. Nothing is permanent here on earth. Nichts ist permanent. Except Christ alone. Außer das Wort Gottes. Praise the Lord. Hallelujah. If you allow their good to affect you, to be your joy, it's a matter of time. Their mockery comes to you and it will affect you so much. Wenn du zulässt, dass nämlich ihr Gutes dich beeinflusst, dann wird auch dich das Schlechte von ihm beeinflussen. They mock Jesus. Denn sie haben auch Jesus Christus schon you know, they spoke good of him beleidigt. Also. Aber sie haben auch gut über ihn gesprochen. They mock him. Aber sie haben ihn trotzdem auch But beleidigt. Jesus said, I don't receive glory, you see, from any man, but the glory of the Father. Aber Jesus Christus hat gesagt, ich erhalte von niemandem Ruhm und Ehre außer von meinem Vater. I don't receive praise from man, but from the Father alone. Nur von ihm allein. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. That's the message. Today we are going to go into our inheritance. Und heute geht es um das Thema Erbe. Inheritance. We inherit Christ. Denn wir haben Jesus Christus geerbt. Christ's word is our inheritance. Sein Wort ist unser Erbe. You know when he came with another word. Denn als er gekommen ist, ist er mit einem anderen Wort gekommen. He said, "Prepare for the kingdom of God is at hand." That is another word. Introduction of another word is at hand. Er hat nämlich gesagt, habt Acht, denn das Königreich Gottes ist sehr nahe bei euch und deswegen tut Buße. You see, the kingdom of God is different from the kingdom of this world. Denn das Königreich Gottes ist so unterschiedlich von dem Königreich dieser Welt. And when Jesus came, he said, "Repent for the kingdom." There's a change. Another kingdom has come. Als Jesus Christus nämlich gekommen ist, hat er gesagt, ihr müsst dieses alte Königreich verlassen und Buße tun. And that is why it's not religion has come. Deswegen geht es auch nicht darum, dass Religion gekommen ist. It's a change of kingdom. Es ist ein Wechsel des Königreiches. Praise the Lord. Hallelujah. It is not religion. Jesus did not say religion. Another religion has come. Er hat auch nicht gesagt, eine andere Religion ist gekommen. He said another country has come. Sondern ein anderes Land ist gekommen. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's spirit word is our inheritance. Denn sein geistliches Königreich ist unser Erbe. Why am I calling it Christ's spirit world? Und warum nenne ich es denn überhaupt das geistliche Wort Erbe? Because people call the spirit, they call the spiritual world as if, you know, it is not only Christ's spiritual world that is a spirit. There is another world, there is another spiritual world that is not of Christ. So you have to separate it, please. Denn es gibt zwei verschiedene geistliche Welten, die man unterscheiden muss. Praise the Lord. Amen. Though that world has been defeated, the world of Satan, the spiritual world of Satan. Auch wenn die geistliche Welt von dem Satan besiegt worden ist. Christ's world is not the natural world. Ist die geistliche Welt von Jesus Christus nicht die natürliche Welt? Christ came to show us how to live in his spirit world. Und Jesus Christus ist gekommen, uns um zu zeigen, wie man in seiner Welt lebt. He came to teach us how to live there. Er hat uns gezeigt, wie wir dort leben können. You see how to do everything there. He came to teach us. Wie wir alles dort erledigen können. You see, that is how, you know, when you have a baby here on earth. Ist genauso, wenn zum Beispiel jemand ein Kind auf dieser Erde hat. You don't just leave the baby to just take care of himself. Du hast dieses Kind nicht geboren, um danach wieder nach Hause zu gehen und dieses Kind links liegen zu lassen. You see, just throw the baby in one side and let the baby. You not teach the baby how to live. Sondern du bringst diesem Baby bei, wie du überlebst. You know, that's why Jesus came. Deswegen ist Jesus Christus gekommen. He came to show us how to live in his own kingdom. Damit er uns zeigt, wie wir in seiner Welt überleben können. And that's why to be born again is number one. You see, it's a step forward and not all. Aber deswegen heißt es auch, dass wiedergeboren zu sein ist ein Schritt dazu. You see, once you are born again, you not learn how to live in Christ's kingdom. Du hörst nicht da auf, sondern du lernst stetig weiter, wie du in diesem Königreich lebst. Because you are now of another world, another kingdom. Denn du bist auch jetzt von einer anderen Welt. Where Jesus Christ is in charge. Wo Jesus Christus in Kontrolle ist. He is in control of this world, his own world. Denn es ist seine Welt. You see, the natural world, there is a controller also. Denn auch in dieser natürlichen Welt gibt es auch einen Herrscher. You see, there is a controller, Satan. Er heißt Satan oder der Widersacher. Praise the Lord. Hallelujah. And we know that, you know, Christ never said he is of this world. Aber Jesus Christus hat nie John gesagt, 17. Dass er von dieser Welt ist. Johannes. Let us go to John 17, verse 16. And so also we are not of this world. Und so sind auch wir nicht von dieser Welt. We are to learn how to live in Christ's world. Denn wir sollen lernen, wie wir in seiner Welt leben. Even in homes today, you know, you learn how to live in different homes. Auch wenn du zum Beispiel bei anderen Leuten wohnst oder selbst bei dir zu Hause, lernst du, wie man dort lebt. Es gibt bestimmte Regeln. You see, they have different ways. People, different family, they know they have different ways of their living. Jede Familie hat aber auch teilweise unterschiedliche Regeln. Zum Beispiel. Ja. Praise the Lord. Halleluja. You see, Christ's kingdom is only one life. Aber one living. In der geistlichen Welt von Jesus Christus gibt es nur ihn, wonach wir leben. The Holy Spirit is in charge of everything. Denn der Heilige Geist ist in Kontrolle. This is the power of God. He is the power of God. Er ist die Kraft Gottes. He is a person. He is in charge. God is Son. You see, God, the Holy Ghost. You see, he's in charge of whatever we are doing now. Gott, der Heilige Geist, der auch eine Person ist, er ist auch in Kontrolle über all dem, was in dieser Welt passiert. There are some that do not want to know about him. Aber es gibt auch einige, die den Heiligen Geist widersagen. You see, they don't want to have relationship with him. Die mit ihm keine Beziehung they haben hate him. Und ihn hassen. They don't want you even to mention him where they are. They mock those that mention him. Und die Leute, die nichts von dem Heiligen Geist wissen wollen, die werden sogar die Menschen verfolgen, die die ganze Zeit vom Heiligen Geist sprechen. You see, those people, you are to run away from them. Und vor den Menschen lauf weg. Get away from them. You know, Jesus, he said, sin against the Holy Ghost, there is no forgiveness. Denn die Sünde gegen den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden. You know, sin against man. You see, there is forgiveness, but sin against the Holy Ghost, because the Holy Ghost is, he is, without him, you can never be born again. Denn wenn du, can you get it, please? Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht wiedergeboren sein. You cannot be saved at all. You cannot have true love relationship with God, with the true God. Und du kannst auch mit Gott keine Liebesbeziehung führen ohne den Heiligen Geist. You cannot know Jesus. Du kannst Jesus Christus nicht mal kennen. You know, John 16 said he will reveal him to us. He will reveal Christ to us, Holy Ghost. Denn die Aufgabe vom Heiligen Geist ist es, Jesus Christus zu offenbaren zu uns. You cannot know Christ without the Holy Ghost. Deswegen kannst du auch ohne den Heiligen Geist Jesus Christus nicht kennen. So watch those that reject the Holy Ghost. Deswegen laufe wirklich vor denen weg, die den Heiligen Geist permanent widersagen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. John 17, verse 16. Johannes 17, Vers 16. He said, they are not of the world. Even as I am not of the world. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. You know, if Jesus, he was not of the world. Er war nicht von der Welt. And so also we are not to be of this world. Und so sollen auch wir nicht von der Welt sein. Amen. Amen. He separated his world from this world. Er hat seine Welt von der anderen Welt unterschieden. Praise the Lord. Halleluja. He said, in the natural world, there's always problem. In der natürlichen Welt gibt es permanent Probleme. You know, in this world, there is always peace. Aber in seiner Welt gibt es nur Frieden. There's always joy. Und Freude. There is always, you know, rest. Und Ruhe. Praise the Lord. Halleluja. If you need rest, come to Christ's world. Denn wenn du Ruhe brauchst, dann geh in seine Welt hinein. Whoever needs rest. You know, he said, I will give you rest. Denn er hat gesagt, jeder, der zu mir kommt, dem gebe ich meine Ruhe. He is the Prince of Rest. Denn er ist auch der Friedensfürst. The King of Rest. Praise the Lord. Halleluja. In the natural world there is no rest. In der natürlichen Welt gibt es keine Ruhe. In John 16. Johannes 16. Verse 32 of John 16. He said, behold, the hour cometh, yea, it's now come, that you shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone, and yet I am not alone, because the Father is with me. Johannes 16, 32. Siehe, es kommt die Stunde, und sie ist jetzt auch schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder das Seine, und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. He's talking about you today, that you are not alone. Und genauso redet er auch über dich, denn du bist nicht mehr alleine. Mercy, can you help us to read it? Verse 32. Siehe, es kommt die Stunde, und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder das Seine. Mich allein lässt, aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. You know, sometimes it is as if we are alone. Manchmal kommt es uns so vor, als ob wir alleine wären. But he said, I am. You are not alone. Aber er sagt dir immer wieder, du bist nicht alleine, denn ich bin da. Praise the Lord. Halleluja. You know, you cannot carry your mother everywhere. Du kannst deine Mom nicht überall mit hinnehmen. You cannot carry your natural father everywhere. Oder deinen Papa. Friends, you see. Oder Freunde. Children. You know, no matter how the baby might be, it's so soon, but you cannot carry the baby everywhere. Du kannst auch dein Kind nicht überall mit hinnehmen. But Christ. Aber Jesus Christus. He lives in you. Er lebt in dir. Anywhere you are. Egal wo du bist, dort ist er. Praise the Lord. Halleluja. He is the closest. That is the Holy Ghost. Und the closest to you. Der Heilige Geist ist ja einfach die nächste Person. If we can learn to speak to him before we speak to others, to people. Und wenn wir lernen, dass wir zuerst zu ihm gehen und mit ihm sprechen und dann erst zu anderen Menschen, dann würde sich unser Leben radikal verändern. You see, especially in time of problems. Besonders wenn Probleme an der Tür klopfen. In time of criticism. Wenn Kritik kommt. You know, in time of tribulation. Oder Verfolgung. If you can learn to know, you know, it is good that we learn, even when things are moving fine. Learn that you are not alone, that he's there. Always see him. It is there you can also see him in time of tribulation. Und geh auch zu ihm, wenn alles super läuft, wenn dein Leben von der Situation her vielleicht oder vom Äußeren her gerade echt super läuft, dann lerne schon dort zu ihm zu gehen, mit ihm zu sprechen. Denn dann wirst du erst recht in Situationen, wo eben alles nicht so läuft wie geplant, zu ihm gehen können. Hier in Vers 32, Jesus said, people are going to run away. Und hier sagt er auch in Vers 32, Menschen werden weglaufen. Because there is a problem coming. He said, people will run and they will leave him alone. Denn durch Probleme werden Menschen weglaufen und ihn alleine lassen. You know, when things can happen to you that people run away. Manchmal werden Dinge sogar passieren, wo Leute einfach vor dir weglaufen werden. You know, when Peter said, I will not leave you. Als Petrus gesagt hat, ich werde dich nicht verlassen. Then Jesus said, before the cock crow, you will deny me three times. Aber Und Jesus hat aber zu ihm gesagt, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich schon dreimal verleugnet haben. You will deny me. No one cannot deny when there is problem. Und except your focus is Christ. Und du wirst Jesus Christus auf jeden Fall verleugnen, außer du bist bei ihm, außer dein Fokus ist bei ihm. Learn to always allow it to be Christ alone. Deswegen lass ihn wirklich als Nummer eins bei dir stehen. If he is not Christ, if it is not Christ alone, it will be flesh. Weil wenn Jesus Christus nicht alleine dort steht, dann ist es das Fleisch und dann wird der Teufel so leichtes Spiel haben. He wants to be alone. Denn ihm, Jesus Christus alleine, gebührt die Ehre. He told them here, he said, you will scatter every man to his own, and shall leave me alone. And yet I am not alone. You are to know that you are not alone. Du sollst wissen, dass du nicht alleine bist. Praise the Lord. Halleluja. Know that you are not alone. Wisse, dass du nicht alleine bist. It is so wonderful to know that you are not alone. Es ist so wunderschön, dass du nicht alleine bist. You know, until you know that you are not alone. There is no that joy. That is joy will not come. Denn wenn dir das nicht bewusst ist, wird seine Freude auch nicht kommen. You know, David has to encourage himself. Und auch David musste sich alleine sozusagen im Herrn aufbauen, nach so vielen Jahren der Probleme. He later remembered that there is the Lord. Aber er hat sich dann daran erinnert, dass nur Jesus Christus da ist. He now encouraged himself. Und er hat sich selbst aufgebaut. You see, don't allow it to be years upon years before you remember him, that you are not alone. Aber lauf nicht jahrelang in diese Richtung der Probleme, bis du dich erinnerst, dass Jesus Christus für dich ist. And that is why anywhere you are there to speak or to do whatever, know that you are not alone. Also sei dir bewusst, dass du nicht allein bist. Anywhere you are not alone. Denn egal wo du bist nicht alleine. No, you are to know that. You know that. You have to be aware of that. Du solltest dir dessen bewusst sein. Jesus was not threatened by anything. Denn Jesus Christus hat sich von niemandem sozusagen beeinflussen oder einschüchtern lassen. If you can remember you are not alone, you will not be threatened. Und wenn du dich daran erinnerst, dass du nicht alleine bist, dann wird dir auch nichts Angst machen. Vers 33. He said, these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world, you see, in the world there is sicknesses and diseases. Dies habe ich zu euch gesprochen, damit ihr in mir Frieden habt, Vers 33. Denn in dieser Welt wird es Probleme geben. Krankheiten. There is problem. There is criticism. There is, you know, there are lies that people will tell about you. There are things that will happen to you. Don't be surprised when they come. Aber lass nicht immer zu, dass es dich permanent so überrascht, wenn Leute auf einmal dich anfangen zu kritisieren oder hinter deinem Rücken zu lästern. You see, they don't hate you for no reason. Dass sie dich hassen. So those that loved you before. Aber Vorher war alles cool. Praise the Lord. Halleluja. He said, don't be surprised, in the world there is tribulation, there is problem. They will mock you. You are going to have problem. Don't be surprised. Also sie werden dich auch versuchen einzuschüchtern. Du wirst auf jeden Fall Probleme haben. And that is why it is not their praising you that make you rejoice. Deswegen geht es nicht darum, dass sie dich loben oder preisen, was dich glücklich machen soll. It is not they are calling you good. They are clapping for you now. That is should be your joy. Oder dass sie jetzt sozusagen Lobeshymnen auf dich singen, sollte nicht der Grund sein, warum du glücklich bist oder was dich sozusagen auch glücklich macht. If not, you will be pleasing them. Weil ansonsten wirst du nach ihrer Pfeife tanzen. You see, you will now be pleasing them. Can you get it, please? Praise the Lord. Halleluja. You will be afraid of your criticism. Und du wirst dir so viele Gedanken machen, was sie über dich sagen könnten. Jesus did not say we should be afraid of tribulation. Do you understand it? Aber Jesus Christus hat gesagt, dass wir uns keine Gedanken machen sollen wegen der Verfolgung. He said, in the world you shall have tribulation. Denn he did not say, don't be afraid of the tribulation, of that problem. Er hat nicht gesagt, dass du dir jemals Gedanken machen sollst wegen dieser Verfolgung, auch wenn sie kommt. Oh, be sad about it. Oder traurig sein. He did not say, be sad about it. Then he said, very good. He gave us something. He said, bad be of good cheer. I have overcome the world. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Whatever it is, you have victory already. Egal was es ist, du hast den Sieg schon. He's telling you to rejoice in the midst of that tribulation. Und deswegen sagt er dir, dass du inmitten dieser Verfolgung, inmitten dieser Kritik und Probleme einfach ihm preisen sollst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Christ came to show us, to teach us how to live in his kingdom. Und Jesus Christus ist gekommen, damit er uns zeigt, wie wir in seinem Königreich leben sollen. He said, in the natural world you will always have tribulation. In der natürlichen Welt wirst du immer Verfolgung haben, auf irgendeine Art und Weise. But he wants us to live in his own world. Aber deswegen will er, dass wir in seiner eigenen Welt leben. Where nothing is impossible. Wo nichts unmöglich ist. Where there is his own peace. Wo seine eigene Freude ist. Where there is his own joy, see? Sein eigener Frieden, seine Where eigene there Freude. Is his own rest. Und seine eigene Ruhe vor allem. You won't learn to live there. You know you can be sad in this minute. The next minute there is joy. You know when people know. When people are against you, wenn Menschen gegen dich sind, whatever comes to you, it can, because you know, it can just calm them, and as it comes, it affects you in a way. But don't be there for too long. Aber egal, wenn es dich vielleicht in dem Moment beeinflusst, verharre nicht dort. You know, the way things affect us. Die Art und Weise, wie Sachen uns beeinflussen und wie lange es dauert. It means how our attention has been him or the people. Und das zeigt, I don't know if you can get it. Das zeigt, wo unser Fokus einfach ist. Ist es bei Menschen oder ist es bei Jesus Christus? Have we received your goodness so much? Haben wir the goodness of the Lord? Was schätzen wir einfach mehr, die Gutmütigkeit der Menschen oder die Gutmütigkeit von Gott? You know, if you have received their goodness so much, you know, when they not criticize you, it will affect you badly. Denn wenn die Gutmütigkeit von Menschen dich so sehr beeinflusst auf eine Art und Weise, dann wird sich auch das Blatt wenden, wenn sie anfangen, gegen dich zu sein. If you value their goodness, they are saying you are good so much. Und wenn du eben ihre gutmütige Art oder ihre Komplimente so schätzt. If you talk about, you know, if you love, they are telling you, you are good so much. Und du liebst es einfach, wenn sie dir immer Komplimente machen, wenn sie sagen, wie gut du aussiehst, wie gut du arbeitest. You know, when they now criticize you, it goes to your marrow. Aber was ist, wenn sich das auf einmal ändert und sie anfangen zu sagen, ich verstehe dich nicht mehr oder du bist komisch geworden, ich kann mit dir nicht mehr so reden wie früher, dann werden dich genau solche Sachen bis auf dein Knochenmark treffen. And you, as a child of God, you start compromising und so that they will not criticize you. Und auf einmal wirst du Kompromisse eingehen, nur um ihre Komplimente wieder zu bekommen. Don't be surprised when there is tribulation. Aber verwundere dich nicht, wenn Verfolgung kommt. We are in the fallen world. Denn wir leben in einer gefallenen Welt. But if we learn to live in Christ. Aber wir haben gelernt, in Christus zu leben. The just shall live in Christ. Denn die Gerechten werden in Christus leben. They shall live in Christ's world. Sie werden in seinem Königreich leben. Not in this world, but in Christ's world. Amen. Amen. There is no peace in the natural world. Es gibt keinen Frieden auf dieser Welt. You see, there is no joy, there is no rest. Und vor allem auch keine Freude und keine Ruhe. There is no love. Und keine Liebe. You see, there is no mercy in the natural world. Es gibt keine Barmherzigkeit auf dieser Erde. Praise the Lord. Hallelujah. You see, there is no mercy in the natural world. God is the God of mercy. Aber Gott ist der Gott der Gnade und Barmherzigkeit. In John 14:27. In Johannes 14, Vers 20. If there was peace in the natural world. John 14. Johannes 14. If there was peace in the natural world. Wenn es Frieden in dieser natürlichen Welt geben würde, hätte er auch nicht kommen müssen, um uns Frieden zu geben. At least people will say peace is peace. Denn aber Menschen sagen ja, Frieden ist doch Frieden. Like somebody told Mercy the other time that all truths are true. Genauso wie jemand zu meiner Schwägerin gekommen ist und gesagt hat, ja, aber jede Wahrheit ist irgendwie Wahrheit. He said all truths. They are truth. All truth. All truth. What do you call truth? Truth. Und diese Person hat gesagt, dass ja irgendwo immer ein Stückchen Wahrheit ist. Also es gibt überall Wahrheit zu finden und das macht sie wahr. You know, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." Aber Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. If there had been truth here, there could have been no need for Christ to come. Und hätte es diese Wahrheit schon gegeben, dann hätte er auch nicht mehr kommen brauchen, um die Wahrheit zu bringen. He knows that the truth of the world is fake. Denn er wusste von Anfang an, dass die Wahrheit auf dieser Welt einfach falsch ist. And that is why he needed to come, so that he will be the only truth, because he is the only truth. Deswegen musste er kommen, damit er die einzig und wahrhaftige Wahrheit bringt. So also here in John 14:27. Deswegen in Johannes 14, Vers 27. Jenny, can you help us with this? Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gebe ich euch. Euer Herz erschrecke mich. Peace I leave with you. My peace I give unto you. You know, he said my peace. Er hat gesagt, mein Frieden. Because he knows that there is no peace without him. Denn er wusste, dass dieser Frieden auf dieser Welt nicht wahr ist. Deswegen hätte es diesen Frieden schon gegeben, dann hätte er nicht kommen brauchen. Praise the Lord. Halleluja. He said, my peace I give unto you. Meinen Frieden gebe ich euch. Not as the world give it. Because the peace of this world is temporary. Nicht wie die Welt gibt, weil dieser Frieden ist nur temporär. And the peace of this world is fake. Und vor allen Dingen, er ist auch falsch. Fake peace. Es ist ein falscher Frieden. He said also, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. You know, when we are going for exam, we are afraid. Und manchmal, wenn wir zum Beispiel zur Prüfung gehen, dann haben wir wirklich Angst. When we are traveling, we are afraid. Oder verreisen. Especially when it comes to play. How many of you know that? You know, that when it comes to plane, there is a special fear. Oder zum Beispiel, wenn es um Flugzeuge geht, dann haben viele Menschen einfach besondere Angst. Is there people speak in tongues more than ever? Dass sie auf einmal anfangen, sogar in Zungen zu beten oder auf einmal doch ihre Bibel aufzuschlagen. Ah, praise the Lord, people like me. Praise the You know when you are using your legs to walk, you can run when something is coming. But when you are up, how can you run? He said, neither let it be afraid. Don't let your heart be afraid. Deswegen lass nicht zu, dass dein Herz Angst hat. Why? Because he is in control. Warum? Weil in Kontrolle ist. He is in control. He is in control. Master Jesus, he is in control. You see, that song. He is in control. Don't let your heart be afraid. Deswegen lass nicht zu, dass dein Herz Angst hat. Praise the Lord. Halleluja. You know when we are believing him for anything. Wenn wir ihm glauben, dann ist aber immer diese Angst, die versucht dazwischen zu kommen. He said, but don't let your heart be troubled. Don't be afraid. Don't let your heart be afraid. Deswegen lass nicht zu, dass dein Herz Angst hat. You know how you can achieve that. Weißt du, wie du das vollbringen kannst? If you will allow it to be Christ alone. Wenn du deinen Fokus auf Jesus Christus alleine hältst. If your heart is not that good that is coming. It's not based on that good that is coming. Und nicht dein Herz sozusagen die ganze Zeit nur darauf hoffen lässt, dass es schon irgendwie gut werden wird oder auf das Gute der Welt hofft. You know when you are expecting money. Zum Beispiel, wenn du weißt, dass dir vielleicht jemand noch Geld schuldet oder geben wird. You see, and that money, you see, you are expecting it and you just value that money so much. Und du weißt, dass zum Beispiel dieses Geld auf jeden Fall kommt und du schätzt es so hoch. You are afraid if it will not come. Aber du machst ja auch gleichzeitig irgendwie Gedanken, okay, was passiert, wenn das Geld jetzt doch nicht Because kommt? You have planned whatever you are going to do with the money. Denn eigentlich hast du in deinem Kopf schon dieses Geld wieder ausgegeben. Maybe you have even informed friends, informed people about it. Oder hast vielleicht schon Freunde benachrichtigt oder hast schon damit eigentlich etwas gekauft sogar? And you know when there is fear in your heart, if maybe it will not come. But what if it did not come? Und deswegen machst du dir dann auf einmal die ganze Zeit Sorgen. Warum? Ja, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn dieses Geld nicht kommt? What am I going to tell my friends that I have invited? I want to use it for party. Was werde ich den anderen vielleicht sagen, wenn ich sie eingeladen habe, um das zu zelebrieren? Are they not going to laugh at me? Werden sie mich dann nicht auslachen? You know when God reveals your mate to you. Oder wenn Gott dir zeigt, wer dein Ehepartner ist. And you know you have told people about it. Und du hast anderen schon darüber erzählt. They know about it. Sie wissen Bescheid. And you know there is fear. What about if it did not happen? Aber what are they going to say about you? Und du machst dir auf einmal Sorgen, was werden diese Menschen von mir denken, wenn es eben nicht klappt? If you don't allow it to be Christ alone, there will be fear. Denn wenn du nicht zulässt, dass es Jesus Christus alleine ist, dann wird die ganze Zeit Angst dazwischen kommen. That you are pursuing Christ and not pursuing that mate. Deswegen, da wird sich zeigen, ob du Jesus Christus verfolgst oder ob du diesen Menschen nachläufst. You know the friends you have told. What are you know people are afraid? Why? Because what are they going to say about me? Are they going to won't they laugh at me? Because it's all about you. Machst du dir Gedanken, weil es um Jesus Christus geht, oder machst du dir Sorgen, weil es eigentlich die ganze Zeit um dich ging und was andere Menschen von dir halten? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We have to learn how not to be afraid. Deswegen sollen wir lernen, wie wir keine Angst mehr haben. It is when it is Christ alone for you. Und das haben wir, wenn es wirklich Jesus Christus alleine ist. No matter the outward result. Egal wie es von außen aussieht, es bleibt Jesus Christus. No matter what it is, you see, good or bad, it is Christ. Egal ob es schlecht oder gut ist, Es ist Jesus Christus. It is when you are no longer, you know, when somebody promised you money, just as I've said. If you bring it or not, it's all about Christ. You are not bothered. There's no fear. It takes away fear from you. Wenn wir das Beispiel von gerade nochmal aufgreifen mit dem, dass dir jemand vielleicht Geld schuldet. Wenn es tatsächlich um Jesus Christus geht, wird es dir irgendwann schlussendlich egal sein, ob diese Person das Geld bringt oder nicht, weil es von Anfang an um Jesus Christus ging. In that of mate, you see, if you come through or not. I am not after that. What I am after is Christ. Genauso geht es dir irgendwann nur noch darum, okay, hat Jesus Christus das sein... Also es geht die ganze Zeit um Jesus Christus und nicht, ob der Ehepartner vielleicht kommt oder nicht. If you walk or not, that is not my business. Denn ob es funktioniert my oder goal nicht, is Christ. Es geht um Jesus Christus und das ist das, was für mich zählt. I'm not waiting for this man. I'm not waiting for this woman. Ich warte also nicht auf diesen Ehepartner, sondern auf Jesus Christus. For me, it's just Christ alone. Praise the Lord. Halleluja. Because Satan knows what you are waiting for. Do you know that? He knows you are waiting. You know, once you are waiting for something, you give that something time. Denn der Teufel weiß ganz genau, worauf du auch wartest. Und wenn er das weiß, dann weiß er, dass du ein bestimmtes Zeitfenster gesetzt hast. And you monitor that thing. Und du beobachtest ganz genau. And your focus is so much on that thing. Und deswegen wirst du jede Kleinigkeit, die abgeht, jede Sache, die sich dort verändert, wirst du ganz genau unter die Lupe nehmen. Und you er see, weiß das. You don't monitor that thing. You monitor that very thing. You monitor it. Why? Because you pursue it. Weil du es nämlich verfolgst. Deswegen nimmst du es so krass unter die Lupe. Pursue Christ, please. Aber deswegen verfolge Jesus Christus. Allow it to be Christ alone. Lass zu, dass Jesus Christus es alleine ist. Praise the Lord. Halleluja. What you pursue is going to change your joy, your peace, your rest. Und das, was du verfolgst, das wird deine Ruhe, deinen Frieden beeinflussen. If it is only Christ alone, your joy, your peace, your rest, they are permanent. Wenn es Jesus Christus alleine ist, dann bleibt dieser Frieden, dann bleibt diese Ruhe. If it is that mate, if it is that money, your joy is temporary. Aber wenn your es peace, your rest. Wenn es um deinen Ehepartner geht, wenn es um den Job geht oder um irgendwelche anderen Dinge, dann wirst du keinen dauerhaften Frieden haben, weil direkt das nächste Problem an die Tür klopft. Neither let your heart be afraid. That's what he said. Deswegen lass nicht zu, dass dein Herz verzagt. You let your heart not to be afraid. You. Deswegen lass nicht zu, dass dein Herz irgendwie Angst hat. Ah, praise the Lord. Halleluja. He came to teach us how to live his peace. Deswegen ist er gekommen, um uns zu zeigen, wie wir in seinem Frieden leben können. Because there is no peace in the natural world. Denn auf dieser Erde gibt es keinen natürlichen Frieden. The natural peace is fake. Der natürliche Frieden ist falsch. The natural joy is fake. Und die natürliche Freude ist auch falsch. The natural mercy, the natural rest, the natural love, they are all fake. Auch die natürliche Liebe ist falsch. Why are they fake? Aber warum eigentlich? Why are they fake? Because they are not Christ. Weil sie nicht von Jesus Christus sind. Anything outside Christ is fake. Alles, was außerhalb von Jesus Christus stattfindet, ist nicht seiner Wahrheit entsprechend. Because they are bound to change. Weil sie werden sich verändern. They are bound to change. 1 Peter. Let us go to 1 Peter. 1. Petrus. Praise the Lord. Petrus 1, Vers 24. He said, for all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Praise the Lord. Halleluja. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. You know, the peace of this world is, you see, as grass. Der Friede der Welt ist wie das Gras. The joy of this world is as grass. Und genauso ist auch die Freude dieser Welt wie dieses Gras, was in 1. Petrus 1, 24 the beschrieben wird. Is also, you see, all the love. All of this world is as grass. Denn all das, was in dieser natürlichen Welt stattfindet, ist wie Gras. And all the glory of man is as the flower of grass. Und die Herrlichkeit des Menschen ist wie diese Blume des Grases. You know, the glory of Mother Man labor for. Und, you know, God's children who labor for it. Und der Mensch ist so sehr darauf bedacht, diese Herrlichkeit zu erstreben. Und sogar viele Kinder Gottes sind danach bestrebt, diese Herrlichkeit des Menschen zu erlangen. The natural glory that we labor to have. He said, diese natürliche Herrlichkeit, nach der wir oftmals streben, ist wie Gras, was morgen verdorrt ist. You know, the natural glory that this world today desires so much. Diese natürliche Herrlichkeit, wofür viele Menschen sogar ihr Leben geben. He said, it is as a flower of grass. Es ist wie eine Blume des Grases. And the grass withereth, and the flower thereof falleth away. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. You can see that they are fake. Deswegen sind sie falsch. Praise the Lord. Halleluja. Then verse 25, then he now said, but the word of the Lord endureth forever. That's Christ himself. Vers 25. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. And this is the word which by the gospel is preached unto you. The message that you are hearing right now. Das Wort, was ihr gerade hört. Endure it forevermore. Das ist das Wort, was in Ewigkeit bleibt. That can keep you alive forever. Was dich ewig am Leben erhalten kann. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. But Christ's peace, his joy, his rest, his faith, his love endureth forever. Die Liebe, die Freude, die Gnade von Jesus Christus, all diese Dinge werden bis in Ewigkeit Bestand haben. That is verse 25, you see. He said his joy, his peace, his rest, his faith, his love endureth forever. Praise the Lord. Halleluja. And he also told us here what the word is, his word. Er hat uns auch gesagt, was sein Wort ist. He said his word is the gospel that you hear. Es ist das Evangelium, was verkündigt worden ist. Praise the Lord. Halleluja. His word. It's our resting place. Und sein Wort ist unser Ruheplatz. It is our resting place. Unser Ort der Ruhe. And it is what he left for us to inherit. Und das ist auch unser Erbe. We are talking about inheritance. Weil wir haben von am Anfang über das Thema Erbe gesprochen. You see, his true gospel is our inheritance. Und das Evangelium, was verkündigt worden ist, ist unser Erbe. Our inheritance is our relationship and fellowship with the true God. Das Erbe, was wir jetzt annehmen können, ist die Beziehung mit ihm zu haben. You know, Jesus came to live that life so that we inherit. From him. Denn Jesus Christus ist gekommen, um dieses Leben zu leben, was wir erben sollen. John 17. Johannes 17. Praise the Lord. Halleluja. Vers 2 und 3. He said, as thou hast. Who can help us to read? About to help us to read. 2 and 3. Dann redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über das Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Praise the Lord. Hallelujah. As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. You see, our inheritance is knowing him. Denn unser Erbe ist es, ihn zu kennen. It's our inheritance, to know him. That should be your goal, to know him. Das sollte dein Ziel sein. You know, upon all Moses knew God. He said that I want to know you. Obwohl Mose eigentlich schon eine Beziehung mit Gott hatte, hat er trotzdem gesagt, ich möchte ihn weiter kennenlernen. You know, he want us to know him. Und genauso will Gott auch, dass wir ihn kennenlernen. Know his ways. Seine Wege kennenlernen. Know his system. Sein System. I know everything about him. Alles über ihn. You know, more than we know things of this world. Mehr sogar als Sachen, die wir über diese Welt wissen. You know, we know how to lie, how to cover up the lies. Und wir haben eigentlich so gut zum Beispiel gelernt, wie man Leute manipuliert, wie man lügt, wie man so viele verschiedene Dinge macht. There are a lot of inheritance here today. Und es gibt so viele verschiedene Erben. Sin was inherited. Genauso wie die Sünde. You know that sin was inherited. Die vererbt worden ist. And that is why it is not your fault that you will steal, you lie. Deswegen ist es eigentlich noch nicht mal per se deine Schuld, dass du lügst, dass du stiehlst. Praise the Lord. Halleluja. You see, sin was inherited. And that is why it is not your fault. You know, God knows that it is not your fault that you lie, you steal. He knows that. Aber Gott weiß, dass es nicht dein Fehler ist. In Romans 5, let us go to Romans 5. Römer 5. Vers 12. He said, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed from all men, for that all have sinned. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. You see, by one man sin entered into the world. Durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. You know, by your parents you came into this world. Und so bist du auch zum Beispiel durch deine Eltern auf die Erde gekommen, auf die Welt gekommen. And by one man, Adam, sin came into this world. Und genauso ist auch durch Adam die Sünde gekommen. And sin was inherited. Und diese Sünde ist vererbt worden. You see, just as you see, then your people, children inherit wealth or whatever from their natural parents. Und genauso wie Kinder zum Beispiel ein Erbe ihrer Eltern antreten können. You know, even when they are alive, we will still inherit things from them. How they speak, we will always speak like them. Our behavior, our attitude. Erben sie nicht nur materielle Dinge, sondern sie erben auch vielleicht bestimmte Angewohnheiten oder Charaktereigenschaften ihrer Eltern. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 17, he said, For if by one man offense death reign, if by one man's offense death reign, by one much more, they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Praise the Lord. Vers 17. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. By one man, through Adam, the world inherited sin. Durch einen Menschen, nämlich Adam, hat die Welt die Sünde geerbt. God knows that it is not your fault, it is your inheritance. Und Gott weiß, dass es nicht dein Fehler an sich war, sondern dein Erbe. That is why he brought Jesus to die for us. Deswegen hat er Jesus Christus gesandt, um für uns zu sterben. To pay the price of sin. Um diesen Preis der Sünde zu bezahlen. What is now your fault is rejecting Christ. Aber was dein Fehler ist nämlich Jesus Christus zu verweigern. What is now your fault is ignoring Christ. Ihn zu ignorieren. It's not about the lying stealing, you see, that churches preach about today. Es geht nicht darum, um die natürliche Sünde, nämlich das Lügen oder die anderen Abortion. Oder sogar Abtreibung oder sonstige Sachen, sondern es geht darum, Jesus Christus zu verweigern. Praise the Lord. Halleluja. In 1 John. In 1. Johannes. Before then, you see, through Christ we are now saved. Durch Jesus Christus sind wir jetzt gerettet. By one man. You see, one man there, one man here. Ein Mensch dort, der andere Mensch auf der anderen Seite. By one man, Adam, sin came. By one man, Christ. Durch einen Menschen, Adam, kam die Sünde und durch einen Menschen, Jesus Christus, kam die Erlösung. That is why it is all about him. Deswegen Christ. Geht es nur noch um ihn. What have the separating man from God? Und das, was, it is the sin. Was den Menschen von Gott trennt, ist die Sünde. But Christ now came. Aber Jesus Christus ist jetzt he gekommen made us sons. Als Vermittler und hat uns Söhne gemacht. And not even servant. Hat uns zu Söhnen gemacht und nicht zu Dienern. 1. Johannes. 1. John. 3. 1. Johannes 3. Vers 1. It says, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. 1. Johannes 3, 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. It's so great to be a son of God. Deswegen ist es so schön, ein Kind Gottes zu sein. Not a son of your natural father, but a son of God. Und nicht ein Sohn oder eine Tochter also der natürlichen Eltern zu sein. That God is your father. Only through Jesus Christ. Dass Gott dein Vater durch Jesus Christus sein kann. Praise the Lord. Halleluja. It is our inheritance to be sons of God. Es ist unser Erbe, dass wir Kinder Gottes sein sollen. You know, Christ's inheritance is not about money, natural money. You see, money. You see, you know, oil. A dollar, you see, pounds, you see, that is not our inheritance. Deswegen in Jesus Christus die Erbschaft anzutreten heißt nicht Geld zu haben. Oder es geht nicht um Geld. It is not our inheritance, you see, and because you know we don't see that as our inheritance. Und wir sehen das auch nicht als unser Erbe. But we are not to see it as our inheritance. Und wir sollen es auch nicht als Erbe ansehen. We are to see Christ alone as our inheritance. Sondern Jesus Christus alleine als unser Erbe ansehen. But in Christ is all those things, money, car, house and everything. Auch wenn die Versorgung in Jesus Christus schon gegeben ist. Praise the Lord. Halleluja. He says, seek first the kingdom of God and his righteousness. Wir sollen zuerst sein Königreich suchen, dann wird alles andere hinzugefügt. Then all others, they are dead, they are inside. But we don't seek all those things, we seek Christ alone. Aber wir suchen nicht danach, sondern wir suchen nach Jesus Christus. You know, in Luke 12, we have been there several times. Let us still go there today. In Lukas 12. Luke 12. Luke 12, from verse 13 to 15. Lukas 12, 13 bis 15. And one of the companions said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. You know, there is a struggle for inheritance here. Und heutzutage streiten sich einfach so viele um das Erbe. You see, they are fighting, brothers and brothers. You see, brothers and sisters, they are fighting for their over their father's inheritance. What their father left for them. So viele Familien zerstreiten sich, wenn es um das Thema Erbe geht. And you know about, you know, the inheritance they are talking about. What is it? Money, house, car. Aber worum geht es in diesem Erbe denn eigentlich? Um Hinterlassenschaft, um Geld, um Autos oder was auch immer. You know, when there is no inherit, nothing to inherit, there will be no fight. Aber wenn es kein Erbe gibt, dann gibt es auch keinen Streit. And he said, verse 14, unto him, man, who made me a judge or a divider over you? Because it is not about the natural inheritance. Es sprach aber einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Because it is not about the natural inheritance. Weil es nicht um das natürliche Erbe geht. It is not fight the good fight of inheritance. Und man auch nicht den guten Kampf des Erbes kämpfen soll. It is about Christ, you see, to inherit Christ. Sondern Jesus Christus als Erbe zu empfangen. And he said unto them, take heed and beware of covetousness. For a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. Thank you, Daddy. Er sagt aber zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. In verse 15 said, beware of the natural things. Deswegen hat er auch gesagt, habt Acht vor den natürlichen Dingen. Beware of what the world fight for today. Und habt Acht, worüber die Menschheit sozusagen kämpft. You see, beware of the natural, you see, Satan's way. Oder sogar den Reichtum des Teufels. Satan's world is a natural world. Denn der Reichtum des Teufels ist immer natürlich. You see, Satan's power is a natural power. Denn die Kraft des Teufels ist natürlich. We don't see it as spiritual power. Aber wir sehen es auch nicht als geistliche Kraft an. Because they have been defeated. Denn, you know that. Denn diese Kraft wurde schon besiegt. You know, when you see things of the spirit, you know, you think you still, there is still, you still see them powerful. Weil wenn du Sachen als geistlich ansiehst, dann siehst du diese Dinge immer noch als kraftvoll an. Praise the Lord. Hallelujah. What has been defeated, they are natural. Und das, was besiegt worden ist, ist natürlich. You know, when Adam fell, als Adam wurde er natürlich. When Adam fell, he became natural. Can you get it? Als Adam gefallen ist, ist er natürlich geworden. He fell from the spiritual world to the natural world. Er hat sozusagen einen Wandel durchgemacht von der geistlichen Welt in die natürliche Welt. So also Satan has been driven from the spiritual world to the natural world. Genauso wurde auch der Teufel aus der geistlichen Welt in die natürliche Welt verbannt. You know Colossians, let us go there. Praise the Lord. Colossians 2. Colossians 2. Aber lass ihn zu. Vers 15. Kolosser 2, Vers 5. He said, and how these poor principalities and powers, he made a show of them openly and triumphing over them all. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. You see, he said, Satan has been defeated. Und der Teufel wurde besiegt. He has been driven from the spiritual world. Und aus der geistlichen Welt verbannt. He is now in the natural world. Denn er ist jetzt in dieser natürlichen Welt. Praise the Lord. Halleluja. You know, when he was defeated, from the spiritual world now into the natural world. Er wurde von der geistlichen in die natürliche Welt besiegt. You know, he was driven from heaven. Und er wurde aus, dem Himmel verbannt. In the book of Revelation, he said Satan was driven from heaven. Can we go there? I don't know. Who knows where it is? Praise the Lord. Hallelujah. Revelation 12. From verse 7. He said, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against dragon. You know, only Jesus came to, he now drove him from the spiritual world into the natural world. Offenbarung 12, Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Jesus Christus hat den Teufel aus dem Himmel verbannt. He has been driven from heaven. He has been driven from the spiritual world. Und der Teufel wurde so aus der geistlichen Welt auch herausgeworfen. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. He have a lot of angels. Verse 8. And prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil, and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Aber sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 10 and 11, let me quickly read. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. And they overcame by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto death. Praise the Lord. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. How to overcome is through the blood. Wie wir nämlich ihn besiegen, ist durch das Blut. You remind yourself of the blood. Und du erinnerst dich permanent an das Blut. You know, I don't know if we'll be able to get there today. You also remind yourself of his flesh. Und genauso sollst du dich auch an sein Fleisch erinnern. You see, he paid the price with all he had. Du sollst, er hat sozusagen alles besiegt mit dem, mit seinem Blut. He paid the price with all he had. Er hat den Preis mit allem, was er hatte, bezahlt. With his blood. with his life and with his body. Leben und seinem Körper. You know, all the sicknesses and diseases, they rush into his body. Alle Krankheiten wurden sozusagen in seinem Körper versammelt. The Bible said, talk about the sweat that was coming out of the body. Und der Schweiß, der aus seinem Körper heraustropfte. You know, Jesus, he said, you will eat my flesh and drink my blood. Deswegen hat er auch gesagt, ihr werdet mein Fleisch essen und mein Blut trinken. He did not only say, you will drink my blood. Er hat nicht nur gesagt, ihr werdet nur mein Blut trinken, sondern ihr werdet auch mein Fleisch because essen. Because the flesh paid the price. Denn auch sein Fleisch also hat den Preis bezahlt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Satan has no more power in the spiritual world. Deswegen hat der Teufel auch keine Macht mehr in der geistlichen Welt. Be free to live in the spiritual world. Deswegen sei frei in der geistlichen Welt. Be free to live. You see, nobody can disturb you when you are in the spiritual world. Deswegen kann ich auch dort niemand stören. He has been driven away from there. Denn der Teufel wurde von dort besiegt. He's not fight between you and Satan. Deswegen, you see, a dead man cannot fight. Deswegen musst du auch nicht mehr die ganze Zeit gegen den Teufel kämpfen, denn jemand, der tot ist, der ist tot. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to go to the church. Praise the Lord. Hallelujah. He said, therefore rejoice, you heaven, and you that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Praise the Lord. He's here on earth. Darum seid fröhlich, ihr Himmel. He's over with him in the spiritual und die ihr darin wohnt, wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und er hat einen großen Zorn, der weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Aber warum hat die Bibel jetzt gesagt, dass wir nicht gegen Geister und Mächte kämpfen? The answer just came now. Praise the Lord. Halleluja. He said, because of our mind. Wegen den Gedanken. He said we wrestle against spiritual world. Why? Because of our mind. Wir kämpfen wegen unseren Gedanken noch gegen geistliche Mächte und Gewalt. Your mind, in your mind, your mind, anything in your mind is spiritual. Deswegen alles in deinem deinen Gedanken ist geistlich. You know, when things are in your mind, nobody can see it. Denn was in deinen Gedanken ist, kann niemand sehen. They can only guess. Könntest du vielleicht nur raten. You see, until they come to the body. You see, in our mind, there is still that is where the spiritual world is. Praise dort the Lord. Ist die geistliche Welt. It's not fighting Satan in our mind, fighting to believe the truth in our mind. Deswegen musst du nicht eigentlich den Teufel bekämpfen, sondern das, was in deinen Gedanken ist. You see, fighting to believe that I'm already blessed. Dass du I am already saved, I'm already healed. Darum kämpfst, dass du daran glaubst, dass du schon geheilt bist, dass du schon alles durch Jesus Christus hast. Amen. Amen. You see, Satan has no more power in the spiritual world. Only Christ has the whole power. In Matthew 28, verse 18. If you go there. Matthäus 28. Matthew 28, verse 18. Vers 18. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jenny, help us to read it again. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. You say all, you see, he said all power, all. There's not some of them. You have all power if you have Jesus. Wenn du Jesus Christus hast, dann gehört praise diese Macht dir. Praise the Lord. Auch. You see, you are not empty. You are loaded. Deswegen bist du auch nicht leer, sondern bist gefüllt. Don't stop seeing yourself in pity. Stop pitying yourself. Deswegen hör auf, in Selbstmitleid zu versinken. He said, wake up from your sleep. Sondern wache auf von deinem Schlaf. You see, wake up from your sleep. I know who you are. Denn ich weiß, wer ich bin. I know who I am. I know our song. I know who I am. I know. Praise the Lord. You see, we have a song, you see. I know who I am. Know who you are. Know the Christ in you. Praise the Lord. Hallelujah. Wake up from that sleep. Stop pitying yourself. Stop looking down on yourself. Satan rejoices when you pity yourself. Hör auf, dich immer selber fertig zu machen, denn darin hat der Teufel einfach auch gefallen. You have all power. Denn, all, no song. Denn durch Christus gehört dir auch diese Macht. Even before he left. Look at Luke 9. Lukas 9. Look at Luke 9. Before he left. Luke 9. Luke 9. Lukas 9. He never sent you empty-handed. Jesus Christus wird dich niemals irgendwo leer hinschicken. He never sent you empty-handed. No, you know, he equipped you once he sent you. Then look at verse 1. Then he called his 12 disciples together and gave them power. You see, he called them and gave, he equipped them before he sent them. Jesus Christus hat seine 12 Jünger zusammengerufen und hat ihnen Kraft gegeben, bevor er sie losgeschickt hat. Do you know how you are equipped today? Und weißt du, wie du ausgestattet bist heutzutage? Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils. Over all, not some devils. Er gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. You see? Over all devils, over all sickness, no matter this AIDS or whatever. You know, there are some sicknesses and diseases that don't have medical cure today. But he gave you power over them. Jesus Christus hat seinen Jüngern nicht nur Kraft über bestimmte Dämonen oder Krankheiten gegeben, sondern auch sogar über Krankheiten und Dämonen, die einfach, wo es noch keine medizinische Lösung sozusagen gibt. And that's why we don't marry people because of sicknesses and diseases. Und deswegen heiraten wir keine Menschen. Because they are not sick. Also aufgrund dessen, weil sie vielleicht immer bisher topfit waren. You know, because in Africa. You know, before our children marries, we go into the family. Do they have sickness? Do they have problem having children? If they have, they check everything, and they will want to know, because they run away from wherever there is problem. Deswegen gehen Familien, bevor ihre Kinder heiraten, oftmals hin und machen sozusagen so einen Grundcheck, wie bei so einem Auto, und schauen sich einfach an, okay, sind alle Einzelteile, funktionieren die richtig, ist alles irgendwie okay, gibt es Streit in der Familie oder irgendwelche Krankheiten, die sich auswirken könnten. That you don't see, there is no, but the body is everything, everything is all right. You know, in Christ's kingdom, you know, is it Christ? Aber im Königreich Gottes geht it's es um Jesus Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Because once that man, that woman have Christ, all power has been given to him or her. Denn sobald over those problems. Denn sobald diese Person, dieser potenzielle Ehepartner vielleicht zu Jesus Christus kommt, hat er die Kraft über all diese Dämonen, all über diese Krankheiten und wird eine neue Schöpfung. No devil, no problem is bigger than Jesus. Deswegen kein Problem ist größer als Christus. He gave them power and authority over all devils and to cure diseases. Can we understand this? Können wir das hier verstehen? If we can understand it, it's wonderful. Tell God to help you to understand it. Deswegen bete einfach darüber, dass Gott dir dieses Verständnis gibt oder dir diese Stelle erklärt. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. It is not pray for the sick, but heal the sick. Deswegen hat Jesus auch seine Jünger ausgesandt, um die Kranken zu heilen, nicht um für sie zu beten. There's a difference between praying for the sick and healing the sick. Es gibt einen Unterschied zwischen darin jemanden, also darin, dass wenn jemand für einen Kranken betet oder ihn heilt. Once you pray for them, you believe they are healed. Denn sobald du für sie betest, glaubst du, dass sie schon geheilt sind. It is not your praying for praying's sake, praying to heal. Sondern du, also du betest nicht einfach nur um des Betens willen, sondern du heilst diese Person. He sent you to do what? Er hat euch hinausgesandt, um was zu tun. He sent you and me to do what? Vers 2. He gave us assignment, you see. Er hat uns eine Aufgabe gegeben. The assignment, you know, you have his own assignment. You know, we have to allow his assignment to be our assignment. Und diese Aufgabe, die er gegeben hat, sollen wir uns annehmen. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Nämlich das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Go to Proverbs 13. Sprüche 13. Praise the Lord. Halleluja. Proverbs 13. Sprüche 13. Vers 22. He said, a good man liveth an inheritance to his children's children. And the wealth of sinners is laid up for the just. We are in a part of it. You see, a good man liveth an inheritance to his children's children. Was ein guter Mensch hinterlässt, geht über auf Kindeskinder. If we want to connect the B part, he said, and the wealth of the sinners is laid up. You see, the inheritance of the sinners is for the just. Das Vermögen des Sünders aber wird für den Gerechten aufbewahrt. Thank you, Daddy. The inheritance of the sinners, you see, their wealth belongs to the just. Denn das Reichtum wird der Ungerechten wird für die Gerechten aufbewahrt. He said, a good man, a good father. Einem guten Vater. Liveth inheritance for his children's children. Not for his children alone, for his children's children. Ein guter Vater hinterlässt nicht nur ein Erbe für seine Kinder, sondern auch für seine Enkelkinder. You know, today they are seeing it as money. Aber so oft geht es nur um diese materiellen Dinge. It's all about property. It's all about the natural world. Um das Natürliche. But Christ is, you know, he said it's not the natural world. Aber in Christus it is geht es, me that you will live for them. Aber in Christus geht es darum, das Erbe von ihm weiterzugeben und nicht materiellen Dingen. You see, you live Christ for them. Du unterlässt Jesus Christus. Amen. You know, when David was about to die. Als kurz bevor David gestorben ist, he spoke to Solomon. Hat er zu Salomo gesprochen. His inheritance. So he did not talk about the material thing. He talked about Christ's kingdom. Er hat über das Königreich von Christus gesprochen und nicht, was er ihm alles materiell hinterlassen wird. Praise the Lord. Halleluja. Today is all about take care of my house, take care of that car. I bought it newly. Habt aber you know, with high price. Heutzutage geht the business, the business. Geht es so oft um diese natürlichen Dinge wie, okay, du musst mein Geschäft übernehmen oder du musst dich um das Haus kümmern. It's all about take care of the company, the business. You see, don't allow it to fall. Leave it for your children's children. You see, what they fight for. Darum kämpfen sie. Evil. Praise the Lord. Halleluja. Then you hear it talk about a good father. Ein guter Vater. Jesus in John 10:14. In Johannes 10:14. He said, "I am the good shepherd." Hat er gesagt, dass ich der John 10, go there, please. Der gute Schafhirte bin. You see, John 10:14. He said, "The good." You know, everywhere in the Bible, God telling us that Jesus is God. Überall in der Bibel lesen wir, dass Jesus Gott ist. Everywhere in the Bible is telling us that Jesus is God. Überall lesen wir, dass Jesus Christus Gott ist. You see, the natural man cannot see it that way. Aber der natürliche Mensch kann das they will say, erkennen. Everywhere in the Bible is telling us that Jesus is God. Aber überall lesen wir, dass Jesus Christus Gott ist. Yeah, he said, I am the good shepherd. And I am know my sheep and my sheep. I'm known of mine. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Praise the Lord. Halleluja. I know them, they know me. Ich kenne sie und sie kennen mich. You see, I am the good shepherd. Ich bin der gute Hirte. That's what Jesus said. Das sagt Jesus. But look at Matthew 19. Matthäus 19. Just connect these things together. Matthew 19. You know where we are going to. Praise the Lord. Matthew 19. Abato will help us to read Matthew 19, 16 and 17. 16, 17. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Praise the Lord. Hallelujah. And behold, one came and said unto him, Good Master. You know what this world called good? Das, was diese Welt gut nennt. What good thing shall I do that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? You know, when they are praising you of good of this world, wenn sie dich feiern und loben in dieser Welt. You better learn to see Christ alone. Musst du lernen, direkt Jesus Christus in dieser Situation zu sehen. Because a matter of time before they say bad. Denn es ist eine Frage der Zeit, bis sie auf einmal anfangen, Schlechtes über dich zu erzählen oder zu sagen. Praise the Lord. Halleluja. And he said unto him, Why callest thou me good? There is no good but one, that is God. It's only God that is good. No, God is good. It's only God that is good. No, God is but good. Here in John 10, 14, Jesus said, I am the good shepherd. Aber in Johannes 10, 14 sagt Jesus, dass der gute Hirte ist. There he called God, only God is good. Aber hat gesagt, nur Gott ist gut. Here he said, he is the good. Und sagt, ich bin der gute Hirte. Which means he is God. Das heißt, Gott. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. You see, everywhere in the Bible is saying Jesus is God. Ja, Jesus is not come and say he is not God. Jesus ist nicht gekommen und hat, hat gesagt, ich weiß nicht, wer ich bin. Ihr könnt euch aussuchen, ob ich Gott bin oder nicht. Sondern hat gesagt, ich bin es. Jesus said, I am God. Ich bin Gott. A good man, a good master, a good shepherd. Der gute Meister, der gute Hirte. Can you get it, please? Praise the Lord. He left inheritance for us. Er hat uns ein Erbe hinterlassen. His children. Seinen Enkelkinder. 1. Korinther. Let us go to 1. Korinther. 1. Korinther. He left his inheritance for us. His children's children. Er hat seinen Enkelkindern ein Erbe hinterlassen. 1. Korinther 11. 1. Korinther 11. Just verse 1. Nur Vers 1. Be ye followers of me. Paul is speaking here, you see. He said, you be a follower of me, even as I also am of Christ. Seid meine Nachahmer gleich, wie auch ich Nachahmer des Christus bin. You know, from Christ to Paul. And from Paul to us now, you see? You see, inheritance. You know, Paul inherited Christ. So also we inherited Christ. Paulus hat auch Christus geerbt, genauso wie wir. He said, be like me. Seid so wie ich. Be like me. That did not hate correction, but love correction. Deswegen seid so wie ich, der die Berichtigung oder Korrektur nicht gehasst hat. Be like me, that repented. You know, a killer. Der Buße getan hat. A killer now say, be like me. Praise the Lord. Halleluja. He said, be like me. Seid so wie ich. Be ye followers of me. Seid meine Nachahmer. Because I did not hate his correction. Denn ich habe seine Korrektur nicht gehasst. And I hate what he hates and love what he loves. Und ich liebe, was er liebt, und ich hasse, was Jesus Christus hasst. And that's why I'm going from one prison to another. Und von mir aus, dann gehe ich halt von Gefängnis zu Gefängnis. Praise the Lord. Halleluja. How to live as sons. Wie wir als Söhne leben. He wants us to be followers of him. That's Paul. Er will, dass wir Nachahmer des Christus sind. Because he is of Christ. Paulus wollte das, weil er auch Nachahmer von Christus ist. He said, it's not be a followers of me because I have money. Es geht nicht darum, jemandem nachzufolgen, weil er Geld hat. You know, people have followers today. Heutzutage haben so viele Leute irgendwelche Follower. You know, a follower because I sing good songs. Weil ich zum Beispiel ein begabter Sänger bin. You know, because I dance well. Oder ein guter Tänzer. Or because, you know, people have followers, you see. Even Trump have followers, you see, everywhere. The devil also have followers. Der Teufel hat auch Follower. They have followers, you see. But here Paul is saying, be followers of me, not because of the flesh, but because of the spirit, Christ alone. Es geht aber nicht um das Fleisch, sondern um Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. Be son like me. Become son like me. Werdet so wie ich. There is a birthright for us. Wir haben auch ein Geburtsrecht. We'll go to that of son later, but let me see the time. Okay, so let me see. Praise the Lord. Halleluja. There is birthright for us. Wir haben ein Geburtsrecht. Our inheritance is our birthright. Und unser Erbe ist auch gleichzeitig unser Geburtsrecht. You know, the natural world, especially, let me, I don't know here about much about here, I know about Africa. You know, first son have his own birthright. Also zum Beispiel, the first son of the family. In vielen Ländern ist es so, dass der Erstgeborene immer ein gewisses Vorrecht hat. He just inherit everything, you see. And he now share things for the brothers and the sisters. You know, he's the one that will take care of the family. Der sozusagen als direkter Nachfolger des Familienoberhaupts gilt. There is birthright in Christ's kingdom. Aber in Jesus Christus gibt es auch ein Geburtsrecht. Our inheritance is our birthright. Nämlich sein Erbe. Paul said, inherit what I inherited. That is where we have just read. Deswegen, 1 Corinthians 11:1. Deswegen sollen wir auch die Nachahmer von Christus sein. Can you see it again? He said, be ye followers of me. Inherit what I inherited. Nehmt das als Erbe an, was ich auch geerbt habe. Inherit what I inherited. You see, he inherited relationship with God. Denn, with the true God. Denn er hat eine lebendige Beziehung mit Gott durch Jesus Christus geerbt. Und das will er für seine anderen Brüder und Geschwistern auch. So also he wants us to inherit what he inherited. Er möchte, dass wir das Gleiche erben. He never talk of a car, a house, but his relationship with the true God. Paulus hat nie von einem Haus oder von einem Auto gesprochen, sondern immer nur von Jesus Christus. In 1 Corinthians 15, look at 1 Corinthians 15. In 1. Korinther 15, Vers 9 und 10. Vers 9 und 10. denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Praise the Lord. Hallelujah. He said, for I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Praise the Lord. Hallelujah. He persecuted the church of God. Er hat die Kirche Gottes verfolgt. But by the grace of God, I am what I am. And his grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God, which was with me. He labored so that his inheritance will not be in vain. Er hat gearbeitet, damit sein Erbe nicht umsonst ist. He labored so that he will can pass it on. Damit er es vererben kann. Praise the Lord. Hallelujah. He labored to pass it on. And that is why there's a place he told Timothy. He said, you are to teach them, show it to them, reveal it to them, teach them. You see, he labored to pass it on. Deswegen hat er auch immer Timotheus gesagt, arbeite daran, damit du es ebenfalls weitererben kannst. He labored so that his inheritance will not be in vain. Er hat daran gearbeitet oder die ganze Zeit gearbeitet, damit sein Erbe nicht umsonst ist. Just like Matthew 13 said, you labor to buy it. You sell everything to have it. Genauso wie in Matthäus 13 gesagt wird, dass die Person gearbeitet hat, um dieses Feld zu kaufen. You labor to have that inheritance and to keep it. Deswegen arbeitest du daran, dieses Erbe einmal zu bekommen und auch beizubehalten, your zu pflegen. Your salvation, your relationship, your love relationship with Christ. Deine Erlösung, die Liebesbeziehung mit Gott. It is your inheritance. Denn es ist dein Erbe. Praise the Lord. Halleluja. He said we are not to be like two people. I'm just brought out two people here. Hebrew 12. Go quickly go to Hebrew 12. Jenny will help us to read. Hebrew 12. Hebräer 12. Vers 16 and 17. Vers 16 und 17. Ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einen Speisenden mit Erstgeburtsrecht gekauft hat. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen ehren wollte, den, obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Praise the Lord. Halleluja. So let there be any fornication or profane person as Esau. You know, Paul just wrote, he said, be like me. You see, inherit what I inherited. Paulus hat geschrieben, seid so wie ich es bin. Then he knows he's not telling us also, don't be like Esau. Aber er hat auch geschrieben, wie wir nicht sein sollen, nämlich so wie Esau. He said, let there be any fornication or profane person as Esau, who for one morsel of meat sold his birthright. You know, people sell their salvation for just things. Und so viele Menschen verkaufen ihr Erstgeburtsrecht, also ihre Erlösung, für so viele Dinge. They reject their salvation. Und sie verweigern ihre Erlösung. Because of natural wealth. Wegen dem natürlichen Reichtum. They ignore Christ, they ignore their salvation, their birthright. Sie verweigern dieses Erbe. Their inheritance, they reject it for just morsel of meat. Für ein paar Knochen vom Fleisch. How long are you going to live here on earth? Aber wie lange lebst du denn überhaupt? Compared to where you are going, that you are going to live forever. Im Vergleich zur Ewigkeit. You can see that you just sell it for just a little thing. Und du hast es für eine so kleine Sache einfach verkauft. You know a lot that have been here, that have left, they don't want to. No, they don't. You don't even know. It was for some time. If you see them, there's no example of Christ in their life. They sold their birthright, you know, their inheritance for just little thing. Und so viele verkaufen einfach ihr Erstgeburtsrecht für ein bisschen, was sie im Fleisch haben können. How long are they going to live here? Aber wie lange bleiben Maybe sie denn? Maybe 50 years. Vielleicht 200 years. Vielleicht 15 Jahre, vielleicht auch nur 2 Tage. Wer weiß das? Compared to where you are going forever, you can see how small it is. Wenn du das mal in Relation zum Leben in der Ewigkeit setzt, dann weißt du, was du da getan hast. Praise the Lord. Halleluja. Verse 17. He said, for you. For you know how that afterward, when he would have inherited the blessing, you know, he would have inherited his birthright. The father called him for his birthright. Als der Vater ihn für das Erbe gerufen hat. He could have inherited his birthright. He was unable to inherit it. Er hätte sogar sein Erstgeburtsrecht dort verlangen können, aber weil er es zuvor verworfen hat, konnte er es dort auch nicht mehr zurückbekommen. Despite the tears. Egal wie viel er geweint hat. Our inheritance cannot be achieved by tears. Aber auch unser Erbe kann nicht durch Tränen erreicht werden. It's not who cry most. Es geht nicht darum, wer am meisten geweint hat. Bring bucket. Bring bucket, empty bucket, so that we cry and let it fill up. So that we know who cry most. You see, it's not whose eyes are so red. You know, yours is... Es geht nicht darum, wer das verquollenste Gesicht hat. He sold his inheritance. For just a little thing. Despite, you know, when he now wanted it. He now wanted, he cried, but it was in vain. Esau hat sein Erstgeburtsrecht einfach so für eine Linsensuppe verkauft. Und als er dann versuchte, diesen Segen zurückzuerlangen, selbst unter vielen Tränen, gab es keinen Raum zur Buße mehr. Still be preaching to them, please. Deswegen hör nicht auf, zu anderen Menschen zu predigen. Auch wenn sie schon ihr Erstgeburtsrecht verkauft haben. Das ist egal. Trotzdem predige weiterhin zu ihnen. You see any opportunity you have that you know I don't know if you still have connection with any of them. Please be preaching to them that it is all about Christ. Deswegen lauf nicht vor ihnen weg, sondern predige weiterhin zu ihnen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, always look for opportunity to preach to them. That's what Paul said. He said, look for opportunity always to preach to them. Deswegen suche nach jeder Gelegenheit zu ihnen zu predigen. Amen. He wanted the change, but it was too late. Er wollte seine Meinung noch ändern, aber es gab keinen Raum zum Bußen. Dass sie überhaupt noch am Leben sind und Buße tun können, it's not too late. Heißt, dass es noch nicht zu spät ist. Praise the Lord. Halleluja. And also remember somebody, Luke 17. Lukas 17. Go to Luke 17, please. Luke 17. Verse 32 and 33. He said, remember Lot's wife. Remember Lot's wife. You know, she started, but she could not end with them. Lots Frau hat angefangen, aber konnte es nicht zu Ende bringen. Deswegen gedenkt an Lots Frau. He said, remember Lot's wife. Whosoever shall seek to save his life shall lose it. And whosoever shall lose his life shall preserve it. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren. Und wer es verliert, der wird es erhalten. Ah, praise the Lord. Halleluja. He said, remember lost wife. You know, she started. You know, the last message, the last topic that you talked about. You see, it's not who started, it's who ended. How you ended. Wir haben letzte Woche auch schon darüber gesprochen, dass es nicht darum geht, wer wie angefangen hat, sondern wie man aufhört. You know, if you start with Jesus, you continue with Jesus and you end with Jesus. Sondern du fängst mit Jesus Christus an, du gehst mit ihm und du hörst auch mit ihm auf. You know, God looks at the end so much. Und Gott schaut so sehr auf das Ende. He sees the continuation and he sees the end so much. Er schaut auf das Ende und wie man weitermacht. Praise the Lord. Hallelujah. Because without it, that inheritance, you cannot have it. You cannot inherit his inheritance. Denn ohne ihn kannst du auch nicht sein Erbe empfangen. In First King, let us go to First King. Erster Könige. Praise the Lord. Here I said, remember lost wife. Bedenkt an Lots Frau. She could not continue with the Lord. Denn sie konnte nicht mit dem Herrn weitermachen und aufhören. She could not continue with the Lord. Continuation with the Lord is our inheritance. Und dass wir weitermachen, ist auch das Erbe von Christus. Praise the Lord. Halleluja. First King 3. Erste Könige 3. Vers 14. And if thou will walk in my ways, to keep my statute and my commandment as your father did walk, then I will lengthen your days. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du meine Satzungen und Gebote befolgst, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. He said, if you will walk in my ways. Wenn du so in meinen Wegen wandeln wirst. If you look at here, God is saying my ways. Meinen Wegen. Then in John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth and the life. In Johannes 14:6 sagt er, ich bin das Leben, die Wahrheit und der Weg. If you will walk in Christ. Wenn du in Christus wandelst, heißt das. Praise the Lord. Halleluja. Jesus is the way, the truth and the life. Denn Jesus Christus walk in Christ, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, wenn du in ihm wandelst. Then the Lord will lengthen your days. Dann wird der Herr dir das lange Leben geben. Amen. Amen. Praise the Lord. How to live long. You see, learn to live long is not in food. Today there are people, they labor to know different food, how to live long. Heutzutage lernen so viele Menschen darüber, was ihnen langes Leben schenken könnte, sei es Essen oder Ernährungsgewohnheiten oder andere Dinge. Exercise, it's no exercise. You know, they train and train. You know, I said that we don't hear exercise. Oder zum Beispiel, ob sie genug Sport gemacht haben. Aber wenn jemand in einem Autounfall stirbt, ist es egal, ob die Person 60 Kilo wog oder 200. Personen, oder egal wie fit und gesund sie sich ernährt hat, diese Person ist trotzdem tot. He said, I will lengthen your days. If you can continue in me. He loved continuation. Denn der Herr liebt einfach, dass wir weitermachen und nicht aufhören. If you can continue, you know, after the blessing, pronounce blessing on him here, you know, then after that he said, if you are going to continue, because to continue is something else entirely. Der Herr hat Salomo nicht nur damit gesegnet in Kapitel 14, sondern er hat auch gesagt, wenn du weiter darin machst. If you will continue in my ways, then I will lengthen your days to live long. Wenn du dort weitermachst, dann werde ich dir das lange Leben geben. To live long is to continue. You never continue with the Lord and never live long. Wenn du nicht beim Herrn bleibst, dann wird das auch nichts. Because his word protects you. Denn das Wort beschützt dich. Praise the Lord. Halleluja. His word protects you. That is why don't be afraid when you are speaking, preaching the truth. Deswegen hab auch keine Angst, wenn du die Wahrheit predigst. You know, you are not condemning people, but you are preaching the truth. Denn du verurteilst niemanden, sondern du predigst nur die Wahrheit. There's a difference between condemnation and preaching the truth. Es gibt einen Unterschied zwischen verurteilen und die Wahrheit predigen. Praise the Lord. Hallelujah. If you will continue in my ways, how? How do we continue in his ways? He said, look at it. He said, to keep my statute and my commandment. That's how to continue, you see. Wie können wir weitermachen, wenn wir nämlich seine Satzungen und Gebote befolgen? He said, that is how to continue, to keep my statute and my commandment. You see, as your father did it, you see, I want you to keep it like that. So wie dein Vater es schon getan hat, so sollst du auch weiter darin wandeln. And that is to love what I love and hate what I hate. Und das zu lieben, was der Herr liebt, und das zu hassen, was er hasst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You do not work for your inheritance. You know that. Deswegen arbeitest du aber nicht für dein Erbe. Christ's inheritance for us is not hard work. Das Erbe von Jesus Christus heißt für uns nicht, dass wir hart daran arbeiten müssen. It is not hard work. It is not by tears. Und nicht durch Tränen und Schweiß. You know, we read that of Esau. You know, he cried to have it, but he could not. Because not yet can give you Jesus. Esau hat nachher geweint, um dieses Erbe, diesen Segen zurückzuerlangen. Aber niemand kann Jesus Christus durch Tränen erhalten. You know, like Amina, my shot here. You know, the mother, her mother was here. And she cried over her choosing the Lord. You know, no tears can help you, can save you. All that can save her, that can help her, is that she embraced Christ. It's only Christ that can give her Amina. Praise the Lord. Halleluja. Genauso wie meine Schwester Amina, mein Schatz, wo ihre Mama hier war und sie darüber geweint hat, dass sie Jesus Christus folgt, wird es kann keine Träne auf dieser Erde sozusagen dieses Erbe von Christus weghalten. It's only Christ that can give you whatever it is, not tears can do it. Can do the job. Nur Christus kann das, und keine Tränen. Inheritance is not hard work. Und deswegen geht es bei diesem Erbe auch nicht darum, wer am härtesten arbeitet. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, we have 15 minutes. Go to Genesis 41. Genesis 41. Genesis 41 verse 16. You see, we'll be going further later, but now, verse 16, look at it. Verse 16, he said, and Joseph answered Pharaoh, saying, it is not me. God shall give Pharaoh an answer Joseph, of peace. Joseph antwortete dem Pharao und sprach, das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. It is not flesh, but the spirit. Denn es ist nicht das Fleisch, sondern der Geist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. It is not flesh, but the spirit. You see, and then after the interpretation of the dream, then verse 37, we quickly read from 37 to 46. Simon 30. Nini, you will not read that, from verse 37. And it is was good in the eyes of Pharaoh and the eyes of all his servants, what Joseph interpreted. You see, what the Lord interpreted through Joseph. And Pharaoh said unto his servants, Can we find such one as this is, a man in whom the Spirit of God is? And Pharaoh said unto Joseph, For as much as God has showed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. Christ is our wisdom. Christus ist unsere Weisheit. Once you have him, you have wisdom already. Und wenn du ihn hast, dann hast du auch Weisheit. Verse 40. Thou shalt be over my house, and according unto thy word shall all my people be ruled. Only in the throne will I be greater than thou. It's not by hard work. Deswegen geht das nicht. You know, to interpret dreams, is it hard? Genauso wie Träume zu interpretieren. It is impossible. Es ist unmöglich. Without Christ. Ohne Christus. Can you get it? And that is why whatever he wants you to do, whatever is doing through you, is what it is impossible for the natural man to do. Das, was der Herr durch dich hindurch tut, ist unmöglich für den natürlichen Menschen zu vollbringen. Verse 41. And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt. And Pharaoh took off his ring from his hand and put it upon Joseph's hand and arrayed him in vestures of fine linen and put a gold chain around his neck. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the wealth of sinners belongs to us. Ihr wisst, dass der Reichtum oder das Vermögen der Ungerechten den Gerechten gehört. It belonged to the just. Verse 43. And he made him to ride in the second chariot which he had, and they cried before him, bow the knee, and he made him ruler over all the land of Egypt. Verse 44. And Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee there shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt. You see the promotion. Ihr seht, wie krass einfach Joseph erhöht worden ist. You know, today might be rough to, for you. Vielleicht mag es heutzutage für dich you nicht see, so rosig aussehen. You see, nothing is working. Vieles ist, wirkt so schwer und nichts gelingt anscheinend. Just like yesterday was for Pharaoh, for Joseph. Genauso wie es gestern auch für Josef war. You know, he was in prison yesterday. Gestern war er noch im Gefängnis. And today he came, they took him to, they brought him before Pharaoh. Und heute, and now, look at all the victory. Und heute haben sie ihn vor die Füße vom Pharao gebracht. Und schaut euch an, was passiert ist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, don't bother about where you are. Deswegen mach dir keine Sorgen, wo du gerade steckst oder bist. Don't bother about where you are. Don't lie to, you know, don't be angry about where you are. Joseph was not angry about yesterday. Deswegen mach dir keine Sorgen, wo du jetzt gerade steckst. Praise the Lord. Amen. He became the master of even that prison. You see, the chef, the boss that made him chef, even the old master. Here, Joseph became the old master. Joseph wurde selbst im Gefängnis, selbst in dieser schwierigen Situation, einfach erhöht, indem er sogar dort wie ein Verwalter gearbeitet hat. If you allow him to be your inheritance. Wenn du nämlich zulässt, dass Jesus Christus dein Erbe ist. If you allow Christ to be everything for you, your attention, your focus is so much on him. Zulässt, dass er wirklich für dich einfach you alles take ist. Your attention away from your body, from yourself. Und deinen Fokus away. Aufhörst oder davon wegnimmst, wie dein Körper jetzt gerade aussieht. Stop looking at the time, the age and everything. You see, stop looking at all. You see, they are away, they will draw you back. Oder diese ganzen their unterschiedlichen weight. Faktoren. Aber wenn du nämlich die ganze Zeit diese Last versuchst zu tragen, wie willst du diesen Marathon laufen? The weight of thought, you see. You the weight, or you know, the weight. Weight, there is no weight. In your mind, you have a lot. lot of words in your mind. Und manchmal machst du dir einfach auch so viele Gedanken, dass du nachts wach liegst. Aber wie willst du dann diesen Marathon laufen? Abraham, if he was still carrying the weight, he could have turned back. The weight will make you turn back. Hätten all diese Menschen nach hinten geguckt mit ihrer ganzen Last, dann wären sie wieder zurückgekehrt. Praise the Lord. You know, to prosper in God's kingdom is not hard work. Auch im Königreich Gottes erfolgreich zu sein, heißt nicht, dass man Joseph arbeitet. Is example. Zum Beispiel so wie Josef. You see, don't be afraid. You see, just faith. You know, to prosper, you know, Peter. Oder Petrus. You know, hard work. He was in the hard work. He could not get any fish. In der harten Arbeit als Fischer hat er nicht einen einzigen Fisch gefangen. You know, today it's all about hard work. You see, it's Sunday upon Sunday work. Und heutzutage geht es darum, wer die meisten Überstunden macht, wer als letztes das Büro verlässt, wer am härtesten sozusagen arbeitet. No stunde that Satan cannot control. Und es ist dem Teufel egal, weil er kann jede Stunde benutzen. You are working for him to control. He still controls. If you don't allow Christ to be in control in your life, he is in control. You see, if he is not in control in your life, wenn Jesus Christus nicht bei dir, Satan will be in control in your life. Wenn Jesus Christus nicht in deinem Leben in Kontrolle ist, dann ist es der Teufel. Praise the Lord. Amen. To prosper in God's kingdom is not hard work. Deswegen geht es nicht darum, wer im Königreich Gottes am härtesten schuftet. It is not by sweat. Deswegen geht es auch nicht, wer am meisten schwitzt. You see, it's not hard work, it is not by sweat. Weder der am meisten schwitzt noch am härtesten mal. Even in Old Testament, you know, for Joseph to interpret dream, it was not hard sweat. It was not sweat. He did not even sweat. Deswegen hat Josef auch nicht bei dem Interpretieren der Träume geschwitzt. But by the Spirit. Who can get it? He's not by sweat, but by the Spirit. He's not by hard work, but by the Spirit. Es geht nicht um die harte Arbeit, sondern um den Geist. It is not by sweat, by the Spirit. Es geht nicht um Schweiß, sondern Zachariah Christus. 4. You see, Zachariah 4. Zachariah 4. Verse 6 and 7. Let us go there. Praise the Lord. It is not by hard work. You know, the father of the house. We say, I work hard day and night. So see yourself doing the job. See Christ doing the job, please. Hard job cannot make it. You will walk and walk and before you know it, you will just die. You will praise the Lord. Zachariah. Zachariah is before Malachi. Good. Zachariah 4:6-7. Zachariah 4:6. Then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might nor by power. It is not by the natural strength. Es geht nicht um die natürliche Kraft. You know, people work naturally hard to make ends meet. Heutzutage arbeiten so viele Menschen so hart, damit sie es überhaupt bis zum Monatsende schaffen. The father of the house, the man of the house, he's so sour, he's so angry because he can see himself doing the job and not Christ doing the job. Der Mann oder die Frau werden nachher irgendwann so bitter. The man or the woman, genau. Werden so bitter sein, weil sie sich dabei sehen und nicht Jesus Christus. You know, when we many times we are buying, anybody's buying things, you are spending my heart and money. Genauso wie wenn they see it as they themselves doing the job. Genauso wie wenn dann jemand anfängt, dieses Geld anzufassen, dann wird diese Person so sauer, weil es heißt, du verschwendest mein hart verdientes Geld. It is Christ. Allow it to be Christ doing the job. Deswegen lass zu, dass Jesus Christus wirklich in Kontrolle allow ist. Allow it to be Christ that is feeding the family. Der die Familie ernährt. That is paying the all the debts. Die Schulden oder die Miete begleitet. The house rent, everything is Christ, and not the man or the woman that is doing that job. Deswegen geht es nicht mehr darum, ob der Mann oder die Frau sozusagen die ganze Zeit diese Arbeit vollbringt, sondern Jesus Christus. Just stop seeing it as you are the breadwinner of the family. Und deswegen hör auf, dich auch als irgendwie Haupternährungsquelle der Familie anzusehen. Sondern lass zu, dass Jesus Christus derjenige ist, der dich versorgt. Praise the Lord. Halleluja. Because the flesh can do nothing. Denn das Fleisch kann nichts vollbringen. You cannot just look at Peter all through the night. No fish. Petrus, der so viel und so hart gearbeitet hat, der die ganze Nacht hindurch gearbeitet hat auf dem Boot und trotzdem gab es keinen Ertrag. But when Christ came, aber als Jesus Christus gekommen ist, just drop the net. Da war, hieß es nur, lass das Netz noch mal fallen. He said that is all you need. Just drop. You just need Christ alone. That's why he said, come unto me all you that labor, I will give you rest. Deswegen sagt er auch, ja, kommt her zu mir, all diejenigen, die ihr so beladen seid, denn ich will euch Ruhe geben. Praise the Lord. Halleluja. In the natural, it is hard job. Denn in der natürlichen Welt ist es da, geht es darum, wer am härtesten arbeitet. It is hard job because it is of the flesh. Denn dieser Job wird auch so anstrengend sein, weil es im Fleisch it ist. Is hard work. It is sweat by sweat. Es wird auch Schweiß sein. But in the spirit it is rest. Aber im Geist ist es Ruhe. You just rest. You know Joseph rested. Denn Josef hat sich einfach you know interpreted. You just say something and you just promotion upon promotion. That's rest. Und Josef hat sich auf Christus ausgeruht und deswegen wurde er befördert. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 7 it says, who art thou, O great mountain? Before Jerubbaal, thou shalt become a plain, and he shall bring forth the headstone thereof, with shouting, crying, grace, grace unto it. Praise the Lord. Hallelujah. Grace is the Lord walking in you and through you. Gnade ist es, wenn der Herr durch dich hindurch arbeitet. Grace is Christ doing the job. Und Gnade ist es, wenn Christus den Job tut. Grace is what the spirit achieve and not what the flesh achieve. Gnade ist es, wenn es der Geist die Sachen verbringt und nicht das Fleisch. We see grace is whatever the spirit achieve is enough. Denn egal, Gnade ist es, das, was der Geist verbracht hat, ist mehr als genug. It is enough. Es ist genug. He said, "A little righteous man hath is greater than all the wealth of the sinner." Denn das Wenige, was der Herr einem zur Verfügung gibt, ist besser als das als Reichtum des Ungerechten zu haben. You see, it is not by sweat. Denn es geht nicht um Schweiß. What brought sweat into the world? Was hat Schweiß auf diese Erde gebracht? What brought sweat into the world. Wodurch kam dieser Schweiß? My disobedience brought sweat into the world. Nämlich, dass der Mensch you know sich that? Gott widersagt hat. Genesis dass 3. Jenny will help us to read 17 to 19. Dadurch kam der Schweiß. Genesis 3. No, look at how sweat came into the world. Before this time there was no Genesis 3. 17 bis 19. Und zu allem sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um dein Willen. Mit mir sollst du dich davon nähren. Dein Leben lang Dorn und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn den von ihm bist du gekommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Praise the Lord. Halleluja. The first time sweat is mentioned in the Bible. Das erste Mal, dass Schweiß überhaupt in der Bibel erwähnt worden ist. He said unto Adam, he said, because thou hast hearkened unto the voice of your wife. You know, we listen to the voice of our husband, not to the voice of our wife, of our friends, of our mother. And not unto the voice of God. So oft hören wir auf die Stimmen, auch wenn es unsere eigene Familie ist, auf diese Stimmen als auf Christus. We listen to the voice of our flesh and not to the voice of God. Wir hören auf die Stimme des Fleisches und nicht auf Christus. He said you hearkened unto the voice of your wife. Denn du hast der Stimme deiner Frau gehorcht. I thank God for Lot. He did not hearken unto the voice of his wife. Deswegen bin ich so dankbar, dass Lot eben nicht auf die Stimme seiner Frau gehört hat. Today people the world want to prove their love for their wife. They will hearken unto the voice of their wife. Then that is what this world we call good. Und in der natürlichen Welt ist es gut, wenn du auf deinen Ehepartner hörst. Yeah, they say it's good. That is the wife now. They are in love. They are in love. Das ist die Liebe der Welt. Praise the Lord. Hallelujah. And has eaten of the tree of which I commanded thee. He rejected the voice of God and obeyed the voice of his wife. Er hat seiner Frau mehr gehorcht als Gott. How many times do we obey the voice of flesh and not obey the voice of God? Und wie oft passiert uns das? Praise the Lord. Hallelujah. Saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for your sake. In sorrow shalt thou eat of it all day of your life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herbs of the field. Verse 19. In the sweat of your face shalt thou eat bread. Sweat, you see, sweat. We know that Joseph did not sweat. Und wir wissen, dass Joseph nicht geschwitzt hat. To eat bread. Um das Brot zu essen. You see, Peter did not sweat. Then you see, the will of God is not for us to sweat. Der Wille Gottes ist, dass wir nicht schwitzen bei dieser Arbeit. You see, it's not for us to sweat. Dass wir nicht schwitzen. You see. And that's why Matthew 11. Look at Matthew 11. Matthew's air. Praise the Lord. Amen. Amen. Matthew 11 from verse 27. He said, come unto me, all you that sweat. from verse 27. Verse 27. All things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son but the Father. Neither knoweth any man the Father save the Son, and he to whosoever the Son will reveal him. The Son is a revealer. The Holy Spirit is a revealer. Der Heilige Geist ist der Offenbarer. Then in verse 28, come unto me, all you that sweat. Kommt her zu mir, all diejenigen, die mühselig arbeitet. And I have it, like, you see, labor makes you sweat. Deswegen die Arbeit, die harte Arbeit wird dich zum Schwitzen bringen. See, heavy laden makes you sweat. Jemand, der schwer beladen ist. You see, come unto me and I will give you rest. Deswegen, deswegen habe ich gesagt, kommt all her, die ihr so viel am Arbeiten seid, denn wenn ihr zu mir kommt, werdet ihr Ruhe haben und nicht mehr schwitzen müssen. He said, you will sweat no more. Deswegen werdet ihr nicht mehr schwitzen Jesus müssen. Took away our sweat. If you allow him to. Er hat zugelassen, dass er unseren Schweiß sozusagen also nimmt. No more sweat. Kein Schweiß mehr. He sweat. He sweated so that you will not sweat. Er hat so viel geschwitzt für uns, damit wir nicht mehr schwitzen müssen. Luke 22, verse 44. Lukas 22. Praise the Lord. Hallelujah. Luke 22, verse 44. Vers 44. And be an agony, he prayed more earnestly. And his sweat was as if he had great drops of blood falling down to the ground. You see, all this sweat. He sweated for us so that we will not sweat. Er hat für uns geschwitzt, damit wir nicht mehr schwitzen müssen. Jesus has done the sweating. Er hat für uns diese Arbeit, diesen What do we do now? Rest. Diese schweißtreibende Arbeit verbracht und deswegen können wir uns ausruhen. And by believing is how we rest. Und durch Glauben ruhen wir uns aus. To believe is to rest. Und durch Glauben ruhen wir uns aus. Believe is how believe how it is. Believe is how you sweat no more. Glauben ist, wie wir auch nicht mehr schwitzen. Praise the Lord. Halleluja. Believe is how you sweat no more. Durch Glauben müssen wir diese schweißtreibende Arbeit nicht mehr verbringen. You see, believe is how you inherit sweat no more. Und so werden wir auch den Schweiß nicht mehr vererben. Believe is how you inherit the rest. Und durch Glauben erben wir die Ruhe. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Ah, let me see. Okay, it's already time. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen.